Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Kommen Sie herein. Und machen Sie die Tür zu. Sie sind Bertrand Jaucourt? Ja, Monsieur. Haben Sie jemandem nach dem Weg gefragt? Nein. Ich habe meinen Wagen hinter dem Wäldchen gelassen, wie Monsieur Villarm mir gesagt hat. Was hat er Ihnen noch gesagt? Naja, er hat von einem Leck im Gasofen gesprochen. Ich habe ein paar Werkzeuge mitgebracht. Ja. Dann setzen Sie sich. Sie kennen sich anscheinend mit Installationen aus. Ich hatte mal eine Lehre angefangen. Aber das ist lange her. Das ist nicht wichtig, es war ein Vorwand. Ach so. Sie wissen, wer ich bin? Monsieur Villarm hat es mir erklärt. Sie scheinen die Anweisungen von Monsieur Villarm sehr genau zu beachten. Er ist mein Chef? Wie lange schon? Bald 9 Monate. Und, woher? Wo haben Sie da gearbeitet? Bei einer anderen Wach- und Schließgesellschaft. Und weiter davor? Ich war ein bisschen hier und da. Darunter 8 Jahre im Gefängnis. Wenn ich meinen Informationen glauben soll, waren diese 8 Jahre die Konsequenz eines Banküberfalls. Ja? Eines Bewaffneten. Ja. Bewaffnet. Und verunglückt. Man verzeiht einem Spieler nichts. Außer, dass er gewinnt. Einem Verlierer kann man verzeihen, wenn er seine Schulden bezahlt hat. Na? Ich habe es Monsieur Villarm nicht verheimlicht. Er hat trotzdem Vertrauen zu mir. Ja, ich weiß. Monsieur Villarm ist ein Menschenfreund. Er ist Mitglied einer Gesellschaft, die sich darum kümmert, Arbeit für ehemalige Strafgefangene zu beschaffen. Stimmt das? Ja. Der gerade Weg heißt die Gesellschaft. Der gerade Weg. Ja. Der gerade Weg ist eine lange Strecke. Ich habe Geduld gelernt. Ich bin durchaus nicht gegen gute Werke. Aber? Aber? Ich bin auch nicht sicher, ob der ideale Neuanfang für einen Bankräuber, selbst für einen Reuigen, die Übernahme des Schutzes von Privateigentum ist. Das Kapitel ist abgeschlossen. Ich bin niemandem mehr etwas schuldig. Oh doch. Ich habe da eine detaillierte Liste über das, was Sie noch an Schulden haben. Sie schulden der Gesellschaft einen Vorschuss von 3 Monatsgehältern. Sie haben ein Minus von 10.000 Francs auf Ihrem Bankkonto. Die sind bewilligt. Ja, ja, bewilligt. Und der Kredit auf Ihren Wagen läuft noch 27 Monate. 26. Ihre Zahlen stammen aus dem vorigen Monat. 26. Ja, Sie haben recht. Wenn ich das richtig verstehe, hat man mich ausspioniert. Man informiert sich. Monsieur, darf ich erfahren, was das alles bedeutet? Das bedeutet, dass Sie Geld brauchen. Ich habe bei null wieder angefangen. Und Sie sind immer noch nicht weiter. Ich will nur arbeiten. Monsieur Viarm ist mit mir zufrieden. Sehen Sie, und ich bin zufrieden mit Monsieur Viarm, weil er unter allen Umständen auch meine geringsten Anweisungen ausführt. Sie sind der Chef von meinem Chef. Ich kann sagen, was ich will. Sie haben das letzte Wort. Das meine ich auch. Kurzum, ich bin meine Stellung los? Ja, so ungefähr ist es ja. Nur so ungefähr. Setzen Sie sich, Jokur. Setzen Sie sich. So, und jetzt die Karten auf den Tisch. Ihre und meine. Ich bin Direktor einer Finanzgruppe, die 21 Gesellschaften kontrolliert, aber die Gruppe gehört meiner Frau. Ich ordne an. Ich besitze nicht. Ach. Meine Frau hat einen Liebhaber. Sie verlangte Scheidung. Ach. Ich habe nicht die Absicht, ihr Mitleid zu erregen. Der Gedanke, meine Frau zu verlieren, macht mich nicht über die Maßen unglücklich. Es erbittert mich aber, dass ich meine Position aufgeben soll. Man hat seinen Stolz. Nein. Man hat seine Gewohnheiten. Die Hotels, die Wagen, Restaurants, Maßanzüge, Rennstall, Privatflugzeuge. Wenn man mir meine Frau stiehlt, stiehlt man mir all das dazu. Ich fürchte, ich verstehe. Es ist nicht so, wie Sie meinen. Nicht an den Dieb will ich mich heranmachen, sondern an seinen Teil der Beute. Das, glaube ich, verstehe ich nicht mehr. Dieser Raum ist insgeheim für einen ganz bestimmten Zweck hergerichtet worden. Dazu recht originär, nicht? Gleichzeitig Schlafzimmer, Küche, da ist der Waschraum, Gitterstäbe aus Stahl vor dem Fenster, doppeltes Sicherheitsschloss und sogar eingemauert zwei Metallringe, an denen Ketten hängen. Ja, und die sind da, um einen Menschen ruhig zu stellen, der den Aufenthalt hier schlecht verträgt. Also kurzum, eine Zelle. Es fehlt nur der Wärter und der Gefangene. Und Sie werden der Wärter sein. Der Wärter? Es geht um eine Entführung. Was? Mit einer Forderung nach Lösegeld. Aber das ist doch nicht Ihr Ernst. Das wird Ihnen doch nicht fremd sein. Wenn ich meinen Informationen glauben soll, haben Sie am Tag Ihres Banküberfalls eine Kundin mitgenommen, Revolver oder Pistole an der Schläfe, damit die Polizei Ihnen freien Abzug gewährte. Das war im Eifer des Gefechts. Sie wurde erst 3 Tage später befreit, gleichzeitig mit ihrer Festnahme. Aber sie lebte und war gesund. Ja. Das Lösegeld beläuft sich auf 10 Millionen Francs. 10 Millionen? Das macht... 10 Millionen. 20.000 Braune. 10% für Sie. 10%? Ach, Sie wollen mir doch nur eine Falle stellen. Um herauszufinden, ob ich Nein sage. Nein, ich schlage Ihnen einen Handel vor, damit Sie Ja sagen. Und wenn ich Ja sage, schmeißen Sie mich raus. Nein, ich stelle Sie ein. Ja, zu den Bedingungen, die ich eben erläutert habe. Und Monsieur Viarm? Monsieur Viarm hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Ich werde ihn doch um Urlaub bitten müssen. Im Gegenteil. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Arbeit beibehalten. Darauf basiert Ihr Alibi. Sie haben sogar mein Alibi mit einkalkuliert. Ich lege Wert darauf, dass Sie nicht verdächtigt werden. Meine Sicherheit hängt davon ab. Nicht so schnell. Ich habe meine Zustimmung noch nicht gegeben. Dann überstürzen Sie nichts. Sie haben noch ein paar Sekunden zum Überlegen. Und wenn ich mit Nein antworte? Werden Sie sich woanders Arbeit suchen müssen. Dann gehe ich eben woanders hin. Ich habe gesagt suchen. Ich habe nicht gesagt finden. Ist das eine Drohung? Eine Warnung. Es genügt, dass ich jemanden anrufe, der 10 Leute anruft. 10 Leute, die jeder 2 oder 3 anrufen, und sie wissen, wie das so ist, nicht? Wenn das keine Erpressung ist, dann sieht es aber doch ziemlich danach aus. Ein Geschäft abschließen heißt fast immer, dass man einem anderen die Hände bindet. Aber was? Wenn ich nicht frei nehme, kann ich doch nicht hier sein. Ja, Sie brauchen nicht ununterbrochen hier zu sein. Sie kommen jede Nacht her, um die Versorgung zu gewährleisten. Nur einmal hin und zurück. Nichts weiter? Am letzten Abend müssen Sie hier sein, um das Lösegeld in Empfang zu nehmen. Warum nicht Sie? Weil das unmöglich ist. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich vorneweg und Sie schön in Sicherheit. Sie ziehen die Fäden und ich hole die Kastanien aus dem Feuer. Wir werden beide in der vordersten Linie stehen, aber auf verschiedenen Posten. Haben Sie auch überlegt, wie groß das Risiko ist? Die Risiken nehme ich auf mich und Ihnen garantiere ich Straffreiheit. Straffreiheit, Straffreiheit. Wenn man Glück hat. Wenn man planmäßig vorgeht. Glück spielt dabei keine Rolle. Sind Sie sicher, dass das Lösegeld gezahlt wird? Meine Frau wird nichts anderes tun können. Haben Sie einen Plan, wie und durch wen? In Päckchen. Zu 20 Bündeln. Von je 10.000 Francs. Verstaut in einem Handkoffer. Hergebracht von meinem Chefbuchhalter. Natürlich ohne Wissen der Polizei. Und ich hatte gerade wieder Geschmack an der Anständigkeit bekommen. Verlangen Sie nicht zu viel. Ihnen werden 1 Million und Straffreiheit angeboten. Verlangen Sie nicht dazu noch ein ruhiges Gewissen. Wer wird die Geisel sein? Hoffentlich nicht dein Kind. Die Geisel? Werde ich sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages so viel Knete auf einem Haufen sehen würde. Jokur? Ja? Sie brauchen die Kapuze nicht mehr. Sie können sie abnehmen. Ach ja, ist ja wahr. Das hatte ich ganz vergessen. Das Glück betäubt einen völlig. Ach, der Anblick lohnt die Mühe. Mir tun beinahe die Augen weh. Als ob man direkt in die Sonne blickt. Es fehlt nicht viel und ich werde zum Dichter. Sie kommen ja direkt ins Schwärmen, wenn Sie Geld sehen. Sagen Sie mir, dass ich nicht träume. Es hat geklappt und es fehlt kein einziges Bündel. Was glauben Sie denn? Wir sind eine anständige Familie, ja? Und ich? Ich nehme meinen Teil gleich an mich. Sie erlauben? Korrekte Abrechnung macht gute Komplizen. Ein Wunder an Präzision, Ihr Geschäft. Und der Coup war immerhin schwierig. Hut ab vor Ihnen. Danke. So, ich habe meine 10% kassiert. Wollen Sie nachzählen? Das halt nicht. Ich überprüf's nachher. Ach, Sie haben schon die Hände frei. Ich hatte die Kette nur um meine Handgelenke gewickelt. Aber um die Knöchel haben Sie das Schloss zugesperrt. Das musste ich, ja. Ein offenes Schloss, leicht zu erkennen. Sie haben die Irreführung übertrieben. Das war doch gar nicht nötig. Ich kenne meinen Chefbuchhalter. Spion und Denunziantenseele. Um ihn hinters Licht zu führen, muss es ganz natürlich aussehen. Und wenn er nicht hinter dem Wäldchen wartet, dass Sie ihm den Schlüssel seines Wagens vorbeibringen? Wenn er zu Fuß gegangen ist, um die Polizei zu benachrichtigen? Vielleicht sollten wir lieber nicht so lange hierbleiben. Wir sind 3 Kilometer von der Hauptverkehrsstraße entfernt und fast 2 von dem nächstgelegenen Haus. Er wird auf mich warten. Ah, apropos Schlüssel. Wo ist denn der von dem Vorhängeschloss? Sie hatten ihn auf das Bett gelegt. Er ist aber nicht mehr da. Er steckt in meiner Tasche. Ich habe ihn geklaut während der Übergabe des Lösegelds. Bringen Sie ihn mir. Könnte ich womöglich doch mehr Gangster geblieben sein, als Sie angenommen haben? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich alle Risiken auf mich nehme. Dies Jahr? Sie sind noch festgekettet. Was hindert mich daran, mit der gesamten Beute abzuhauen? Ich sehe dafür mindestens zwei Gründe. So viele? Der erste ist Ihre Sorge, dass Ihre Straffreiheit in Gefahr gerät. Na, und der zweite? Dieser hier. Der stärkste Grund. Kaliber 9 mm. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich nicht. Augenblick. Ich komme. Ich bin gleich bei Ihnen. So. Sie sind befreit. So. Und jetzt stecken Sie die Pistole weg. Ich gebe zu, mein Spielchen war nicht fair. Aber ich schwöre Ihnen, ich habe nicht im Ernst gesprochen. Überschätzen Sie sich nicht, Joe Kur. Ich wollte Ihnen doch nur Angst einjagen. Ein Mann wie Sie jagt einem Mann wie mir so leicht keine Angst ein. Nun verstauen Sie Ihr Geschütz wieder. Das kann mir doch nützlich sein. Sie glauben doch nicht, es macht Spaß, sich zu unterhalten, solange Sie das Ding auf mich gerichtet haben. Die Unterhaltung ist fast beendet. Es ist fast Tag. Von diesem Fenster aus sieht man bei klarem Wetter die höchste Turmspitze der Kathedrale von Chartres. Ach ja? Die Grundmauern dieses Gebäudes hier haben das gleiche Alter wie die Kathedrale. So. Es war im 13. Jahrhundert eine Festung, zum Teil zerstört im 15., dann ein Kloster. Ein Getreidesilo während der Revolution. Und schließlich ein Bauernhof. Warum erzählen Sie mir das alles? Weil es ein Teil des vorbereiteten Plans ist. Unter unseren Füßen hier ist ein Keller. Unter dem Keller ein unterirdisches Gewölbe, von Mauern umgeben seit 200 Jahren. In dem Gewölbe ein Brunnen von 6 Meter Tiefe. Sozusagen ein Burgverlies. Und ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der von seiner Existenz weiß. Na und? In diesem Brunnen werde ich die verräterischen Indizien verschwinden lassen. Den leeren Handkoffer, die Pistole, alle Indizien. Und den Zeugen. Nein! Schießen Sie nicht! Nicht schießen! Ich darf nichts an meinem Plan ändern, Joe Kur. Bitte nicht! Und das gehört dazu! Nein! Keine Angst. Ich gehöre sozusagen zur Familie. Wer sind Sie? Thierry Sorbier. Was? Der? Der Liebhaber von Hélène. Wir mussten uns schließlich irgendwann einmal begegnen. Ich habe oft versucht, mir dieses Zusammentreffen vorzustellen. Ich nahm an, ich hätte mir alle denkbaren Situationen vor Augen geführt, aber diese hier ist neuartig. Der Liebhaber überrascht den Ehemann mit einem Leichnam in den Armen. Legen Sie ihn doch lieber hin. Was? Dann können wir in aller Ruhe miteinander reden. Sorbier. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das ist ein gutes Zeichen. Setzen Sie sich. Gewissensbisse. sind immer ein Eingeständnis von Schwäche. Aha. Die Tatwaffe! Bitte! Ist auf dem Tisch liegen geblieben. Hören Sie die Pistole nicht an. Das ist die Gefahr bei Feuerwaffen. Wenn man eine besitzt, kommt früher oder später der Augenblick, in dem man verführt ist, sich ihrer zu bedienen. Ich leihe sie mir von Ihnen für ein paar Minuten aus. Ärgern Sie sich nicht, ich möchte Sie lieber vor der Versuchung bewahren. Stiefel, Vorsicht ist doch sinnlos. Eine Versicherung ist immer sinnlos, solange man keinen Unfall gehabt hat. Er hatte einen Unfall und er hatte keine Versicherung. Ja, ich habe mich auf ihn gestürzt. Wir haben uns geprügelt. Ich habe ihm die Waffe fortgenommen. Das war Notwehr. Das sieht in der Tat wirklich danach aus. Sie haben nicht nur den Schein gewahrt, Sie haben auch noch den Mammon gerettet. Was wollen Sie genau? Als ich hier kam, wusste ich nicht genau, was ich eigentlich wollte. Jetzt geht mir langsam ein Licht auf. Was für eins? Zu Anfang habe ich an Ihre Entführung geglaubt. Wie alle Welt. Mit ein paar Hintergedanken. Wie alle Welt. Und Sie glauben jetzt nicht mehr daran? Was meinen Sie dazu? Ich bin hier seit 14 Tagen eingeschlossen. Sie hätten sich von jemand anderem helfen lassen können. Und der hier kann nicht mehr das Gegenteil behaupten. Ich verbiete Ihnen, mich hier zu beschuldigen. Sie haben mir nichts zu verbieten. Ich spreche seitens des Stärkeren. Ich habe die Pistole in der Hand. Heute Nacht bin ich Ihrem Chefbuchhalter nachgefahren. Es macht mir manchmal Spaß, mich in Dinge einzumischen, die mich nichts angehen. Und? Weiter? Ich habe ihn hier hereingehen sehen. Mit dem Handkoffer. Dann mit leeren Händen wieder herauskommen. Und dann? Bin ich an das Haus herangegangen. Ich habe ein paar Minuten mein Ohr an die Tür gehalten. Ja? Wenn sie auch sehr massiv ist, man hört doch alles, was dahinter passiert. Und alles, was gesagt wird. Und? Was ist das für eine Geschichte mit dem mittelalterlichen Gewölbe? Oder? Das klingt ganz nach einem Abenteuer von Arsène Lupin. Wollten Sie damit nur Angst einjagen, oder ist das die Wahrheit? Nein, das ist... Sie können diese Leiche wirklich verschwinden lassen, ohne die geringste Spur? Angenommen. Ich kann es. Interessiert Sie das? Schon möglich. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. In jetzt 38 Minuten alarmiert mein Chefbuchhalter die Polizei, wenn ich nicht bei ihm bin. Und da Sie durchaus nicht die Absicht haben, zu ihm zu gehen, kommt dann die Polizei her, irre ich mich? Nein, Sie irren sich nicht. 38 Minuten sind mehr, als wir brauchen. Nun, also, ich werde ein guter Spieler sein. Ja? Teilen wir. Halbe, halbe? Wenn Humor nicht in einem solchen Augenblick falsch am Platze wäre, würde ich Ihnen antworten, dass wir gerade dabei sind, Ihre Hälfte unter uns aufzuteilen. Legen Sie bitte Ihre Hände auf die Tischkante. Legen Sie sie flach hin. Danke. Seien Sie doch nicht idiotisch, Soubier. Lassen Sie eine gute Gelegenheit nicht verstreichen. Sie haben recht. Ich darf Sie nicht verstreichen lassen. 5 Millionen. Und ich bin mit der Scheidung auch einverstanden. Wahrhaftig. Wenn Sie erst einmal großzügig sind, sind Sie nicht zu bremsen. Das ist doch ein vernünftiger Vorschlag. Sie hätten beinahe gesagt, ein ehrenwerter. Sie können Elaine heiraten, wenn Sie wollen. Und wenn sie will. So. Wir zählen jetzt. Wir zählen jetzt Ihre 5 Millionen ab. Einen Augenblick. Wenn Sie erlauben, bin ich es, der entscheidet. Der Kunde ist König. Mir liegt daran, bevor ich einverstanden bin, ein paar konkrete Einzelheiten zu untersuchen. Ja, machen Sie schnell. Haben Sie eine Taschenlampe? Ja, auf dem Regal. Wo ist der Eingang zu dem Gewölbe? Ja. Ich werde es Ihnen zeigen. Nein, nein, nein. Erst beschreiben Sie ihn mal. Also der Eingang zum Keller ist im Zimmer nebenan. Und der zum Gewölbe ist im Keller hinten links. Hinter einer blinden Brettertür. Sie haben gesagt, sie wäre zugemauert. Ja, ja, ja. Ich habe eine Lücke geschaffen. Man braucht nur ein Dutzend Hohlblocksteine wieder einzusetzen und sie ist wieder zugebaut. Und der Brunnen? Kommt man leicht an ihn ran? Der Brunnen? Eine Treppe von 12 Stufen und ein Rundgang von ein paar Metern. Der Brunnen ist mit einem flachen Gitter zugedeckt. Und? Das Gitter? Es hat keine Scharniere. Es ist nur aufgelegt auf dem Brunnenrand. Fassen wir zusammen. Die Polizei findet die Geisel. Angekettet, nehme ich an? Ja. Die Entführer haben sich verflüchtigt und mit ihnen das Lösegeld futsch und weg. Ich muss zugeben, Ihr guter Ruf als Organisationstalent ist nicht übertrieben. Ach, machen Sie Schluss, Sauvier. 5 Millionen, das ist doch eine hübsche Summe. Aber 10 Millionen ist eine noch hübschere Summe. Die Polizei braucht uns nur zusammen zu sehen. Ja, ja, ich habe verstanden. Ich bin überflüssig. Die Polizei muss es sein, die Sie entdeckt, damit das abgekartete Spiel funktioniert. Ihr Plan ist perfekt. Oder beinahe. Oder beinahe? Ich werde nicht viel an ihm ändern. Nur den Schluss etwas überarbeiten. Wie denn? Den Schluss? Der Plan sieht vor, dass die Polizei sie findet. Er sagt nicht genau, in welchem Zustand. Tot oder lebendig. Bleiben Sie sitzen. Sitzen bleiben. Verlieren Sie nicht Ihre Kaltblütigkeit, Sauvier. Ich bin ganz kaltblütig. Was suchen wir, Ihre Frau und ich? Ich den Reichtum. Sie die Freiheit. Der Reichtum liegt eine Handbreit vor mir. Was die Freiheit von Elaine angeht, nicht nur eine geschiedene Frau ist von den Ehefesseln befreit. Das trifft auch auf eine Witwe zu. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.